Kundgabe 5339. Empfangen durch Bertha Dodder am 18.03.1952. Abwenden des Gerichtes durch Gebet. Ihr Menschen könntet wohl das bevorstehende Gericht abwenden. Ihr könntet ein Werk der Vernichtung an dieser Erde aufhalten, so ihr ernstlich mich darum bitten würdet. Doch mit einem Gebet, das nicht nur der Mund ausspricht, sondern tief im Herzen empfunden wird. Ein solches Gebet aber setzt den Glauben an mich voraus, und dieser Glaube mangelt euch. Und wohl die meisten Menschen müssten sich diesen Unglauben eingestehen, so sie ernsthaft sich über ihre Gedanken Rechenschaft ablegen würden. Mein Name ist wohl noch in vieler Menschen Munde, das Herz aber weiß schon lange nichts mehr davon. Und darum seid ihr zu einem solchen Gebet nicht fähig, das mich bestimmen würde, das angekündigte Gericht aufzuheben. Zudem aber glauben die Menschen auch nicht daran, und also nehmen sie auch nicht die Gnade eines rechten Gebetes in Anspruch, das allein meinen Willen wandeln könnte. Und wenn ich das Kommende so bestimmt euch ankündige, dann darum, weil ich um den Glaubenszustand der Menschen weiß und ihr Wille mir seit Ewigkeit bekannt ist. Ich kann ihren Willen nicht zwangsmäßig wandeln, er aber wendet sich meinem Gegner zu und kehret sich völlig von mir ab. Bis zu einer gewissen Grenze lasse ich dem Willen der Menschen freien Lauf, doch so wie die Grenze überschritten wird, greife ich ein und nehme den Menschen die weitere Möglichkeit, in endlose Tiefe hinabzusinken. Ich weiß es, wann ich Einhalt gebieten muss, wann ich die Macht meines Gegners brechen muss. Und ich weiß darum auch, wie ich die Menschen seiner Macht und seinem Einfluss entziehe. Ich weiß auch, dass ein Bannen in der festesten Materie für das mir abtrünnige Geistige weit günstiger und aussichtsvoller ist, als wenn ich den Menschen in dieser niedrigen Geistesverfassung die alte Erde und also auch ihr Leben belasse, wo sie zu völligen Teufeln werden durch seinen Einfluss. Zudem bin ich schon an jeden einzelnen Menschen herangetreten, um ihn für mich zu gewinnen. Jeder einzelne Mensch hatte Gelegenheiten genug, sich zu mir zu kehren, um mich kennenzulernen und meine Vaterliebe zu erfahren, wenn er nur wollte. Unzählige Mittel wandte ich an. Ich lockte mit Worten der Liebe. Ich mahnte und warnte, sie durch Leiden und Nöte. Ich trat ihnen nahe in Freude und Schmerz. Ich sprach zu ihnen durch Menschenmund. Ich lenkte ihre Gedanken auf geistiges Gebiet. Mein Gegner aber gewann sie durch die Welt und ihre Materie für sich, und meiner achteten sie nicht, bis auf wenige, die mich erkannten und liebten, und die darum auch nicht das Ende zu fürchten brauchen. Diese aber wissen auch um die Not der Menschheit in dieser Zeit, und ihnen ist es verständlich, dass und warum ich eine Epoche beende, die nur noch einen tieferen Geisteszustand bringen kann. Niemals aber einen Wandel zum Guten, zum Glauben und zum geistigen Aufstieg. Ihr Menschen könntet wohl durch tiefen Glauben und inniges Gebet viel erreichen, doch euer Verlangen gilt nur der Welt und ihren Gütern, und darum werden diese vergehen, weil die Zeit erfüllet ist. Amen.